Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, 1788, Dresden, 4. Januar 1788. Wie ich von Huber höre, bist du sehr in die Niederlande vertieft. Es freut mich weniger, als wenn du den Menschenfeind fortsetztest oder den Geisterseher. Ich kann nicht leugnen, dass ich einmal wieder sehr mit der Geschichte im Streite bin. Vergleichung einiger Memoir über die Fronde, die ich jetzt gelesen habe, hat mir die Undankbarkeit des Geschäfts Gewissheit zu suchen, wo es an Datis fehlt, wieder sehr einleuchtend gemacht. Wie viele Vorteile hat nicht der Romanschreiber vor dem Historiker voraus? Was entschädigt Letzteren für die Opfer, die er der Wahrheit zu bringen glaubt? Ich habe den Gil Blas kürzlich gelesen. Was für ein Reichtum von unterhaltenden Gemälden aus der wirklichen Welt. Mehr Geist in den Details, mehr Eigentümliches in den einzelnen Charakteren, mehr Kraft in Schilderung der Situationen. Und eine solche Galerie ist ein Kunstwerk von größerem Gehalt als die meisterhafteste Geschichte. Der Vorzug der Wahrheit ist Täuschung. Wird nicht jede Geschichte durch lebhafte Darstellung zum Roman? Doch genug, mein Eifer mag dir bei deiner jetzigen Arbeit eben nicht erbaulich sein. Ich kann auch mit einer Geschichte dienen, aber auch nicht der erbaulichsten. Göschen hat sich mit Jätschen heuer versprochen. Bei einer Durchreise durch Wittenberg, wo sie war, hat er sie wiedergesehen und sich in sie verliebt, hat Becker einen delikaten Brief über Sophie voll schöner Sentenzen über den Kampf zwischen Redlichkeit und Leidenschaft geschrieben. Becker hat ihm geantwortet, wie sich's erwarten ließ, hat ihm gesagt, dass er niemals für Sophie auf ihn gerechnet hätte. Kunzens haben sich dadurch befriedigt geglaubt, und um Göschen nicht einer andern in die Hände fallen zu lassen, lieber ihre Jette bei dieser Gelegenheit an Mann gebracht. Kunze will auf den Sommer nach England gehen und Göschen ihn begleiten, vorher aber die Heirat vollziehen. Mein Beutel befindet sich gut dabei, denn Göschen bekommt 7.000 Taler in die Handlung, kann mich also eher bezahlen. Hartwig wird zu Ostern heiraten. Lebe wohl für heute, nächstens mehr. K.